Sinn und Zweck göttlicher Botschaften durch Künder. Gott zum Gruß, ihr nach der göttlichen Wahrheit suchende Menschen. Es offenbart sich ein himmlischer Lichtbote aus göttlicher Quelle euch inneren Menschen. Der Gottesgeist möchte euch kurz den Sinn und Zweck göttlicher Botschaften durch einen Künder erklären. Sie werden vom Gottesgeist als Angebote für geistig Suchende gegeben. Damit jeder von euch die Erschwernis des täglichen irdischen Lebens besser ertragen und bewältigen kann, gibt euch gutwilligen Menschen der Gottesgeist weitreichende Denkhilfen und aufbauende Stützen. Wahrlich, das Leben in dieser finsteren Welt wird immer schwerer zu ertragen sein, weil die gottverbundenen Menschen von außen ständig größeren Gegensätzlichkeiten ausgesetzt sein werden. Das heißt, auf sie kommen immer mehr unvorhersehbare massive Probleme zu, wie zum Beispiel ansteckende Krankheitserreger und unheilbare Krankheiten, und durch verschiedene Katastrophen müssen sie schwierige, fast unüberwindbare Situationen überstehen, und dadurch werden sie sehr zu leiden haben. Doch sie sollten in ihrer sehr schwierigen und unerträglichen irdischen Zeit wissen, dass der Gottesgeist jede erdenkliche Möglichkeit ausschöpft, um ihnen von innen und von außen zu helfen. Die geistigen Lebenshilfen vom Gottesgeist sind nicht nur auf diese Welt und das menschliche Leben ausgerichtet, sondern enthalten darüber hinaus auch tiefgründige geistige Erklärungen über das kosmische Leben, das für die meisten Menschen noch unbekannt ist. Die Botschaften enthalten wichtige positive und selbstschützende Verhaltensweisen, welche dem Menschen die Möglichkeit verschaffen, sich mit seiner inneren Seele zu verbinden und gemeinsam geistig in harmonischem Einklang zu sein. Sinn und Zweck der göttlichen Botschaften ist auch, dass gottgläubige Menschen endlich das innere Freiheitsgefühl wahrnehmen, um unabhängig von religiösen Lehrmeinungen zu werden. Die Gebundenheit daran brachte bisher den Menschen und auch ihren Seelen im Jenseits sehr viel Leid. Wer sich der göttlichen Freiheit nähern möchte, der wird vom Gottesgeist herzlich gebeten, seine alten, verstaubten religiösen Bilder und Vorstellungen von einem persönlichen Gott für immer auf die Seite zu legen. Wer sich einem unpersönlichen Gott nähern möchte, um in die Alleinheit und Freiheit der himmlischen Wesen zurückkehren zu können, der ist herzlich eingeladen, die göttlichen Liebetröpfchen aus der himmlischen Quelle aufmerksam nacheinander, jedoch ohne Übereile, zu lesen und mit seinem seelischen Herzen zu beleuchten. Dann wird er von innen spüren, dass Gott ihn durch die gegebenen Weisheiten nicht zu einer religiösen Gruppe oder neu entstehenden Religionsgemeinschaft weisen möchte. Das geistige Ziel jedes Menschen sollte sein, selbstverantwortlich sein Leben in die Hand zu nehmen und es keinem anderen Menschen mehr zu überlassen, auch nicht im religiösen Bereich. Diese Botschaften der Gegenwart können von den geistig Suchenden als winzige Tröpfchen aus himmlischer Liebequelle, dem Gottesherzen, betrachtet werden. Sie enthalten auch einige Verhaltensweisen der himmlischen Wesen aus den allumfassenden himmlischen Gesetzen. Ein geistig erwachter Mensch und seine zum göttlichen Licht zurückkehrende Seele sehnen sich sehr nach den himmlischen Lebensweisen. Solche vom göttlichen Licht durchstrahlte Menschen verspüren immer mehr, in harmonischer, friedvoller und ruhiger, zurückgezogener Lebensweise leben zu wollen. Diese inneren Menschen erhalten oftmals von ihrer Seele die Impulse, nach neuen nützlichen Lebenshilfen und erweitertem geistigen Wissen Ausschau zu halten, auf dass der Mensch auch mit seiner Seele in die gleiche, vor allem himmlische Lebensrichtung gehen kann. Durch die vielseitigen und tiefgründigen Botschaften soll der geistig suchende Mensch von innen erahnen und verspüren können, dass in ihm ein kosmisches ewiges Lichtwesen, Seele, wohnt, das sich nach der Lichtheimat sehnt und von dessen Energien erlebt. Um jedoch schneller in die Lichtheimat zurückkehren zu können, wäre es gut, dass sie über den Menschen ein umfangreiches geistiges Wissen erhält. Durch dieses kann sie im Tiefschlaf ihres Menschen beim Gottesgeist anfragen und im großen Umfang viele nützliche Einzelheiten zu ihrer geistigen Entwicklung erfahren, die ihr helfen, ungesetzmäßige Speicherungen vom irdischen Leben mit göttlichem Beistand schneller zu erkennen und zu löschen. Je mehr göttliche Weisungen die Seele über ihren Menschen aufnimmt, die dem göttlichen Leben nahestehen, kommen sie und ihr menschliches Bewusstsein ziemlich schnell zu neuen Erkenntnissen. Die weitere Folge ist, dass sich in beiden der geistige Horizont erweitert und sie sind dann mehr geöffnet für das kosmische reale Leben. Der Vorteil für die Seele ist, dass sie das menschliche Leben besser einordnen und durchschauen kann und sie vermag dann ihrem menschlichen Bewusstsein immer wieder neue Impulse zur Veränderung seiner ungesetzmäßigen, unschönen Wesenszüge bzw. Fehler und Schwächen zu geben. Ist der Mensch bereit, sich zum Positiven zu verändern, dann steht er mehr im göttlichen Schutz und kann ergiebige göttliche Kräfte über seine hochschwingende Seele empfangen. Das sind einige Gründe, weshalb es lohnenswert ist, tiefgründige Gottesbotschaften durch einen weit gereiften Künder zu lesen. Doch wisst im Voraus, der Gottesgeist wird zu euch nie sagen, dass die Botschaften die absolute göttliche Wahrheit enthalten. Welche geistige Qualität, Reinheit, Gesetzesfülle und deren Tiefgründigkeit sowie kosmische Weitsicht eine Botschaft aufweist, hängt immer von dem Durchlichtungsgrad und dem seelischen und menschlichen Bewusstseinsstand sowie von der Lebensweise eines Künders ab, der den göttlichen Gesetzen weniger oder ziemlich nahe stehen kann. Ihr könnt davon ausgehen, dass keine Botschaft Gottes, die auf Erden jemals ein Künder empfangen konnte, die volle göttliche Wahrheit umfasst. Dem Gottesgeist ist über das eingeengte menschliche Bewusstsein es zu übermitteln nicht möglich. Nur winzige Teile der himmlischen Gesetze kann das menschliche Bewusstsein erfassen, annehmen und annähernd leben. Schon ein winziger verstandener und gelebter Auszug aus dem göttlichen Gesetz bringt eine willige Seele enorm schnell vorwärts in das himmlische Sein. Aus dieser Sicht sollten die göttlichen Botschaften betrachtet werden. Zu den Schilderungen der göttlichen Gesetze bietet euch der Gottesgeist einige sehr wichtige Gesundheitshinweise und Verhaltensweisen an, die einem Menschen zu mehr Lebensenergien verhelfen können. Wahrlich, die göttlichen Weisheiten können einen Menschen und seine Seele geradlinig zum göttlichen Licht führen, wenn beide sich mit ihnen eingehend befassen, das heißt, in Verbindung mit dem Gottesgeist bereit sind, nach und nach eine positive Wesensveränderung anzugehen. Das Lesen der Botschaften empfiehlt der Gottesgeist geistig suchenden Menschen, weil sie geistige Perlen enthalten, die eine heimkehrende Seele sehr bereichern können. Der geistige Inhalt der Botschaften kann herzensoffenen und willigen Lesern viele Türen zu Lebensvorteilen öffnen, die sie vorher durch ihre Unwissenheit und geistige Einschränkung nicht ahnen und schauen konnten. Welche Vorteile sie geistig Suchenden noch bringen können, erfahrt ihr vom Gottesgeist nach und nach in anderen Botschaften. Macht ihr freudig einige erfolgreiche Schritte zu eurer Bewusstseinserweiterung? Dann seid ihr in der glücklichen Lage, eine positive Wesensveränderung bei euch festzustellen. Dann schaut ihr euer Leben aus einer höheren geistigen Perspektive und schätzt die sich daraus ergebenen Lebensvorteile und Begünstigungen als sehr wertvoll. Darüber werdet ihr euch einmal sehr freuen können. Der Gottesgeist im Ich Bin wünscht euch eine erfolgreiche geistige Entwicklung, die euch ziemlich schnell ins Lichtreich Gottes zurückführen kann. Er wünscht euch auch, dass ihr auf dem himmlischen Rückweg euch nicht das Leben schwer macht, wie zum Beispiel durch Stolz, Rechthaberei und Unnachgiebigkeit, Gehässigkeiten, Unfreiheit, unruhiges und gestresstes Leben durch unnötige und zu viele Zeitverplanungen in Aktivitäten und in Begegnungen sowie geistige Unbeständigkeit und Lauheit, die einem Wesen viel Leid bringen werden. Danke für eure Aufmerksamkeit und größere Hingabe den himmlischen Lebensweisen. Gott zum Gruß.